Wutpilger, Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur auf Radio Lotte Weimar. Und auf Radio Korax in Halle und beim FSK in Hamburg. Ich begrüße euch herzlich zur diesmonatigen Ausgabe der Sendereihe Wutpilger, Streifzüge. Wenn man so ein wenig zurückschaut auf die letzten Ausgaben dieser Sendereihe, dann würde man vielleicht sagen können, dass sich diese Sendung so ein wenig entwickelt hat zu einer Themensendung zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Ich habe mich da auseinandergesetzt mit verschiedenen Personen in den letzten 3 Monaten. Personen, die auf die eine oder andere Weise verstrickt waren in die historische Arbeiterbewegung in Deutschland. Wir haben uns auseinandergesetzt mit dem Anarchisten August Reinsdorf und mit dem Revolutionär Franz Jung. Und auch heute wollen wir nochmal einen Blick auf die Arbeiterbewegung werfen. Allerdings wird diesmal nicht eine persönliche Biografie Gegenstand der Überlegung sein, sondern ein eher allgemeineres historisches Ereignis, nämlich der sogenannte Spartakusaufstand und damit verbunden die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Ja, und so eine Auseinandersetzung mit dem Spartakusaufstand bzw. mit dem Januaraufstand, so eine Auseinandersetzung liegt jetzt gerade in dieser Zeit nahe, denn Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die wurden am 15. Januar verhaftet. Am 15. Januar 1919, wenige Tage später, wurden sie ermordet und dann in den Berliner Landwehrkanal geworfen. In dieser Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge werdet ihr einen Vortrag hören, einen Vortrag von Jörg Finkenberger, den dieser vor 2 Jahren in Erfurt gehalten hat. Ein Vortrag unter dem Titel »Die Ordnung herrscht in Berlin«. Dieser Vortrag hat 3 thematische Schwerpunkte. Einerseits beleuchtet er die Hintergründe des Spartakusaufstandes, ja, weil der eben nur vor dem Hintergrund der Novemberrevolution zu verstehen ist. Der Vortrag geht dann etwas weiter zurück und beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg, den die Novemberrevolution beendet hat. Und zuletzt geht Jörg Finkenberger noch einen Schritt zurück und beleuchtet, wie historisch die Konstellation des Ersten Weltkrieges zustande kommen konnte. Die 3 Schritte dieses Vortrags erfolgen also chronologisch in umgekehrter Reihenfolge, um dann am Schluss noch einmal zur Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht zurückzukehren und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, warum die Konterrevolution, warum die Verteidiger der herrschenden Ordnung eigentlich gerade Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ausgewählt haben und warum dieser Aufstand so blutig auch niedergeschlagen werden musste. Musikalisch wird uns in dieser Sendung das sogenannte linksradikale Blasorchester begleiten. Wir steigen da ein mit einem Song, der da heißt »Ich bin halt die Kotze aus deiner Glotze«. Ihr könnt also froh sein, dass ihr Radio hört und nicht Fernsehen schaut. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Sein, dass jemand verreckt, noch ein paar tausend Stunden. Das muss ja nicht nett sein. Ist dir das klar? Ich bin trotzdem topfein, auch wenn's eine Sauerei war. Ich bin Spitze in allem und werd dir gefallen. Ich bin halt die Kotze aus deiner Glotze. Ihr werdet weitermachen am Fließband und im Büro. Und ihr werdet weiter lachen und doch nicht froh. Ich bieg euch schon hin, das hat auch einen Sinn. So ein Gerotze ans Kinn, denkt bloß nicht, ich spinn. I am the sun of Leo. I am the sun of Leo. I am the sun of Leo. Ordnung herrscht in Berlin. Das ist der Titel des letzten Textes, den Rosa Luxemburg in ihrem Leben geschrieben hat, erschienen in der Roten Fahne am 14. Januar 1919, einen Tag vor ihrer Ermordung. Ich beginne mit einem kurzen Zitat aus diesem Artikel. Ordnung herrscht in Warschau, teilte der Minister Sebastiani im Jahre 1931 in der Pariser Kammer mit, als Paskiewicz Soldateska nach dem furchtbaren Sturm auf die Vorstadt Praga in der polnischen Hauptstadt eingerückt war und ihre Henkerarbeit an den Aufständischen begonnen hatte. Ordnung herrscht in Berlin, verkündet triumphierend die bürgerliche Presse, verkünden Ebert und Noske, verkünden die Offiziere der siegreichen Truppen, denen der Berliner kleinbürgerliche Mob in der Straße mit Tüchern winkt, mit Hurra zujubelt. Der Ruhm und die Ehre der deutschen Waffen sind vor der Weltgeschichte gerettet. Die jämmerlich Geschlagenen von Flandern und den Argonnen haben ihren Ruf wiederhergestellt durch den glänzenden Sieg über die 300 Spartakisten im Vorwärtsgebäude. Wer denkt da nicht an den Siegesrausch der Ordnungsmeute in Paris 1871, an das Bacchanal der Bourgeoisie auf den Leichen der Kommunekämpfer, derselben Bourgeoisie, die eben erst vor den Preußen erbärmlich kapituliert und die Hauptstadt des Landes dem äußeren Feinde preisgegeben hatte, um selbst, wie die letzten Feiglinge, Fersengeld zu geben, aber gegen die schlecht bewaffneten, ausgehungerten Pariser Proletarier, gegen ihre wehrlosen Frauen und Kinder, wie flammte da wieder der Mannesmut der Bourgeois-Söhnchen, der goldenen Jugend der Offiziere auf? Wie tobte sich da die Tapferkeit der vor dem äußeren Feind zusammengeknickten Marssöhne in bestialischen Grausamkeiten an Wehrlosen, an Gefangenen, an Gefallenen aus? Und so weiter. Diese Zeilen sind geschrieben 2 Tage nach der Niederschlagung des sogenannten Spartakusaufstandes, des Januaraufstandes, wie man ihn besser nennen müsste, des Jahres 1919 in Berlin. In der Folge dieser Niederschlagung wurden die vermeintlichen Anführer dieses Aufstandes, die Anführer des Spartakusbundes oder seiner Nachfolgeorganisation der KPD, von Freikorpssoldaten ermordet. Vielleicht ist es aber doch ganz interessant, wenn man weiß oder vielleicht erst erfährt, dass es sich bei dem sogenannten Spartakusaufstand keineswegs um einen vom Spartakusbund oder der KPD angezettelten Aufstand handelt, sondern um einen spontanen, weitgehend spontanen, ohne Zutun der Partei- oder Organisationsführung zustande gekommenen Aufstand gegen die Politik der Regierung Ebert handelt. Ich glaube, ich sollte darauf ein bisschen eingehen und deswegen ein bisschen in die Vorgeschichte des Januaraufstandes zurückgreifen. Fangen wir an im November 1918. Im November 1918 ist der Erste Weltkrieg für die Deutschen schon de facto verloren. Die Spitze der Armee hat das schon begriffen und hat in den Wochen vorher erste Vorbereitungen für den Fall der allfälligen Niederlage getroffen, indem man im Deutschen Reich eine parlamentarische Regierung, also eine Regierung unter Beteiligung der Parteien der linken Mitte, durchgesetzt hat, deren Aufgabe es sein sollte, die Waffenstillstands- und die Friedensverhandlungen zu führen und damit als die Schuldigen an der Niederlage darzustellen. Es ist interessant, dass die spätere Durchstoßlegende schon lange vor dem militärischen Zusammenbruch, schon lange vor der Revolution ansetzt und im Prinzip Leute wie Ebert oder Scheidemann in die erste Reihe der Politik schiebt, um ihnen die Schuld für die eigene, selbst verursachte Niederlage zuzuschieben und sie dann, das ist des Generals Ludendorffs Plan von Anfang an gewesen, sein eingestandener Plan, um sie dann bei nächster Gelegenheit wieder loszuwerden und mit einem neu restaurierten Regime den Krieg wieder zu beginnen. Die Regierung, die letzte Reichsregierung unter dem Kaiser, die Regierung unter dem Kanzler Prinz Max von Baden, bricht allerdings dann zusammen unter einer Reihe von Entwicklungen, die angefangen haben mit einem Matrosenaufstand in Kiel. Dieser Matrosenaufstand hat allerdings auch wieder eine Vorgeschichte. Der Krieg war im Prinzip schon verloren. Die tonangebende Offiziersschicht und Generalität hatte allerdings für ihre Pläne sich Folgendes ausgedacht. Die deutsche Flotte sollte im letzten Moment noch ein einziges Mal von Anker gehen und auf ein Himmelfahrtskommando gegen die britische Flotte ausgeschickt werden, um dann mit wehenden Fahnen unterzugehen. Das ist ein recht bemerkenswertes Manöver. Die deutsche Flotte lag 2 Jahre zu dem Zeitpunkt vor Anker. Ist im Prinzip durch die britische Flotte und die britische Seeüberlegenheit dazu gezwungen gewesen, in ihren Flottenstützpunkten zu bleiben. Jetzt noch einmal soll sie mobilisiert werden zu einem letzten heroischen Gefecht, das berechnet ist auf den Zeitpunkt eines späteren Wiederaufstiegs. Berechnet jetzt schon auf die Legendenbildung der heroisch kämpfenden Armee, der dann von der neuen Reichsregierung den Sozialdemokraten, den Bürgerlichen, in den Rücken gefallen wird. Was die Generalität zu dem Zeitpunkt nicht wusste und nicht ahnen konnte, war, dass die Matrosen auf diesen Schiffen nicht nur genug vom Krieg hatten, sondern aus irgendeinem Grund nicht bereit waren, in den sicheren Tod zu segeln. Es kam zu einer Reihe von Meutereien, deren Anführer dann gefangen genommen und vor Kriegsgerichte gestellt werden sollten. Dann gab es andere Meutereien, um die Gefangenen zu befreien. Es endet dann damit, dass die Matrosen und die Marinesoldaten in Kiel den ersten Soldatenrat wählten, dass sich streikende Arbeiter mit ihnen solidarisierten und urplötzlich die Revolution an der Backe hatte. Eine Revolution, mit der niemand gerechnet hatte, am allerwenigsten die Sozialdemokratische Partei, die, wie einige meinen, doch jahrzehntelang auf eine Revolution gewartet oder hingearbeitet hätte. Diese Revolution breitet sich vom 6. November bis zum 9. November innerhalb von 3 Tagen in ganz West- und Norddeutschland, im größten Teil des Reichsgebietes aus, und beseitigt die bestehende, man soll nicht sagen bestehende politische Ordnung, sondern die bestehende politische Ausnahmezustandsordnung unter dem Krieg. Also es gab während des Krieges, das sollte man vielleicht auch noch dazu wissen, es gab die normale Zivilverwaltung und über der normalen Zivilverwaltung gab es die Behörden zur Überwachung des Ausnahmezustands, die militärischen Generalkommandos mit ihren jeweiligen örtlichen Zuständigkeiten. Und über Nacht, interessanterweise, genauer gesagt über ein Wochenende, die deutsche Novemberrevolution fällt auf ein Wochenende, interessanterweise, verschwindet diese Gewalt und stattdessen etabliert sich ein im Prinzip von Sozialdemokraten dominiertes System von Arbeiterräten, die diese Generalkommandostruktur gewissermaßen ersetzt und sich nicht in den direkten Besitz der Staatsmacht setzt, allerdings gegenüber der ordentlichen und eingerichteten Verwaltung als ein Kontrollorgan etabliert. Die Arbeiter- und Soldatenräte haben nun allerdings, das hat verschiedene Gründe, über die man lange nachdenken kann und über die, glaube ich, auch noch nicht lange genug nachgedacht worden ist, nichts Besseres zu tun, als im Prinzip die Leute der alten SPD ergänzt um einige Leute aus der alten SPD-Opposition, der USPD, in eine provisorische Regierung zu berufen. Leute wie Ebert und Scheidemann, die oder Noske, die die Revolution nicht wollen, die im Prinzip glauben, dass alles, was sie an Veränderungen erwarten können, schon durch die Einberufung einer parlamentarischen Regierung im Kaiserreich erreicht worden ist. Jeder Schritt vorwärts ist in den Augen von Leuten wie Ebert oder Noske kompletter Wahnsinn, ein bolschewistisches Experiment und gleichbedeutend mit Chaos und dem, was man damals russische Zustände nennt. Jetzt hat man allerdings nun die Situation im November, dass man im Prinzip überall Rätestrukturen hat, die sich auch reichsweit föderiert haben und von denen man aber, als Ebert oder Scheidemann, die eigene Regierungsgewalt ableitet. Von Ebert ist bekannt, dass er nach eigener Angabe die Revolution hasste wie die Sünde. Und er tut auch alles, was er kann, um die Errungenschaften der Revolution zurückzudrängen. Von seinem Dienstsitz im Reichskanzleramt aus hat er, wie sich dann bald rausstellt, und zwar knappe 4 Wochen später, eine direkte Telefonverbindung zum Oberkommando des Heeres, zu einem General namens Gröner, mit dem er zunächst mal etwas inszeniert, was öffentlich die Heimkehr der Fronttruppen heißt. Es ist erst sehr viele Jahre später bekannt geworden, dass diese Heimkehr der Fronttruppen, die ja nun bekanntlich durchs Brandenburger Tor eingezogen sind und General Lecky und Ebert und irgendein Berliner Bürgermeister haben sie begrüßt und Ebert hat die verhängnisvollen Worte in seiner Ansprache gesagt, kein Feind hat euch im Felde besiegt, dass geplant war, diese Fronttruppen in Berlin einmarschieren zu lassen, um sie dann gegen die Arbeiterschaft zu verwenden und zu dem Zeitpunkt bereits das zu tun, was man dann erst im Januar 1919 gemacht hat, nämlich die Berliner Arbeiterschaft zu entwaffnen. Das funktionierte aus einem sehr interessanten Grund nicht. Und manchmal frage ich mich, wenn ich über solche Sachen nachlese, warum es den Offizieren nach 4 Jahren Krieg immer noch nicht aufgefallen ist, beziehungsweise sie immer noch nicht begreifen, dass es notwendigerweise passieren musste. Sobald die Fronttruppen in Berlin waren, verschwanden sie, entfernten sich unerlaubt von ihrer Einheit. Die nach Berlin heimgekehrten Fronttruppen verdunsteten, sobald sie Berliner Boden berührten, und es blieb in der Tat nichts davon übrig. Außer ein kleiner Trupp, der am 6. Dezember 1918 eine Art Putsch inszeniert hat. Ein sehr interessanter Putsch übrigens. Ein Putsch gegen die von den Räten eingesetzte Regierung Ebert zugunsten einer aus anderem Rechtsgrund bestehenden Regierung Ebert. Ein Haufen von Offizieren, der vor das Reichskanzleramt zog, Ebert aufforderte, rauszukommen und ihn dort zum Reichskanzler ausrief. Der ganze Spuk hat sich innerhalb weniger Stunden verlaufen, als klar wurde, dass dieser Putschversuch, der es nicht war, nicht funktionieren wird. Und es ist interessant, dass man glauben muss, dass Ebert in diesen Putschplan mit eingeweiht war, dass er zu den Organisatoren gehörte, der schon 4 Wochen nach der Novemberrevolution gegen die revolutionären Organe zusammen mit dem Militär Putschpläne organisierte. Im Laufe des Dezember und als direktes Nachspiel solcher Aktionen passierte es, dass die 3 Volksbeauftragten, also Regierungskollegen Eberts, die der USPD angehört haben, den Rat der Volksbeauftragten verlassen haben, weil sie Eberts Politik nicht mehr für tragbar gehalten haben. Ob das eine kluge Entscheidung gewesen ist, ist eine ganz andere Frage, aber deutsche Revolutionäre waren meistens nie besonders klug, verwechseln grundsätzlich gerne Fragen der Prinzipientreue mit denen der Klugheit. Nun hatte man dann im Dezember die Situation, dass man eine mehrheitssozialdemokratisch kontrollierte Regierung hatte, die nun mit irgendwelchen anderen Methoden versuchen musste, die Position, die die Räteorganisationen errungen hatten, irgendwie wieder rückabzuwickeln. Es gab dann eine interessante Episode mit der sogenannten Volksmarinedivision. Ich erkläre die Einzelheiten, glaube ich, jetzt besser nicht zu genau, weil es sehr viele und verwirrende Einzelheiten sind. In den Tagen kurz vor Weihnachten 1918 allerdings sah es unter anderem im Nachgang zu dieser komischen Aktion am 6. Dezember für einen Moment so aus, als ob Ebert stürzt. Da standen zum Beispiel irgendwann mal 500.000 bewaffnete Arbeiter in Berlin herum und warteten, dass Leute wie Karl Liebknecht oder Georg Ledebour sagt, was sie jetzt am besten Sinnvolles tun. Es ist sehr interessant, es war Weihnachten. Alle gingen nach Hause und setzten sich an den Weihnachtsbaum. Karl Liebknecht übrigens nicht ausgenommen. Friedrich Ebert versteckte sich bei Freunden. Es gab eine Zeit, wo Friedrich Ebert nämlich um sein Leben fürchten musste und von Wohnung zu Wohnung hetzte. Das darf man nicht vergessen. Der saß nicht so sicher, wie er es gerne gehabt hätte. Nach den Feiertagen setzte sich diese Sache insbesondere um den 6. Januar herum weiter fort und spitzte sich weiter zu. Es ging um einen Polizeipräsidenten, der den unabhängigen Sozialdemokraten angehörte, Eichhorn hieß der, der entlassen werden sollte, was die Berliner Arbeiterschaft für eine Provokation hielt, und es war auch eine. Mit der Folge, dass man wieder auf einmal 500.000 von Leuten da auf den Straßen stehen hatte, ein Revolutionsausschuss zusammentrat, 53 Leute, darunter Ledebour und Liebknecht, und dieser Revolutionsausschuss tagte 3 Tage hintereinander, ohne zu irgendeiner Idee zu kommen, was jetzt am besten zu tun wäre, während mehrere 100.000 bewaffnete Arbeiter in Berlins Straßen standen und allmählich anfingen, selbst etwas zu tun. Und was sie taten, waren Besetzungsaktionen, zum Beispiel im Berliner Zeitungsviertel, zum Beispiel die Besetzung des Berliner Vorwärts. Dieser Aufstand ist das, was man den Spartakusaufstand nennt. Es ist, glaube ich, keine besonders gute Idee, den Anführer des Spartakusbundes, Karl Liebknecht, damit in Verbindung zu bringen, denn der hat ja nicht so wirklich was getan. Der saß, redete sich mit Leuten wie Ledebour den Kopf heiß. Und währenddessen ging alles schief, weil niemand wusste, was man tun sollte. Vielleicht konnte man auch nichts tun. Es gibt wahrscheinlich Situationen, in denen alles, was man machen kann, ein Fehler ist. Nun gut, was waren das aber nun für Leute, die da auf den Straßen standen? Was für Forderungen hatten die? Und jetzt muss man sich nochmal an den 9. November erinnern. Es gab, und das ist einer der Gründe, warum Leute wie Ebert überhaupt an die Regierung gekommen sind, es gab in der Arbeiterklasse nach wie vor die vorherrschende Meinung, die Sozialistische Partei, die sich nun unglücklicherweise gespalten hatte, sei im Prinzip die Partei der Arbeiterklasse. Und deren Revolution könne sich politisch im Prinzip nur durch eine wiedergefundene Einheit der Sozialistischen Partei politisch betätigen. Die Forderung des 9. November war auch die nach einer paritätisch besetzten Regierung aus Sozialdemokratie und USPD. Man kann davon halten, was man will. Es ist eine voll und ganz idiotische Forderung. Aber sie entsprach wohl dem Bewusstsein der Klasse. Und das Interessante ist, dass dieselbe Forderung Anfang Januar 1919 wieder auftaucht. Die Forderungen des sogenannten Spartakusaufstandes waren nichts anderes als die Forderungen der ursprünglichen Novemberrevolution und vor allen Dingen die einer paritätisch besetzten, also nicht nur von Ebert und seiner Partei besetzten, sozialistischen Regierung. So viel zum Bolschewismus. Bekanntlich haben die Bolschewiki die Oktoberrevolution nicht mit der Forderung nach einer paritätisch besetzten Regierung angefangen. Warum nun aber musste dieser Aufstand niedergeschlagen werden? Eigentlich ist es ja relativ klar, wenn man sich die ganze vorherige Geschichte bedenkt, dass die Anführer der MSPD schon wochenlang darauf hingearbeitet hatten, die Ergebnisse des 9. November rückgängig zu machen. Was nun diese Leute geglaubt haben, dass sie tun, das kann ich nicht sagen. Was ich glaube, dass sie gewollt haben, kann ich rekonstruieren. Wenn diese Leute zurück wollten vor dem Novemberumsturz, das heißt zu geordneten parlamentarischen Verhältnissen mit am besten einem konstitutionellen Kaiser an der Spitze und einer von der Reichstagsmehrheit abhängigen parlamentarischen Regierung, dann lässt sich natürlich vorstellen, dass sie das, was nach dem 9. November in der Welt war, nicht wollten. Wieso sie nun aber auf den Gedanken gekommen sind, die Leute zu bewaffnen, mit denen sie den Berliner Januaraufstand niedergeschlagen haben, das, ehrlich gesagt, ist überhaupt nicht mehr gut nachvollziehbar, es sei denn, man überlegt sich, was eigentlich in den ganzen Jahren vorher passiert ist. Hier in der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, da hört ihr einen Vortrag von Jörg Finkenberger, einen Vortrag, der um die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht kreist. Im ersten Teil hat Jörg Finkenberger die Abläufe der Novemberrevolution geschildert, die Novemberrevolution, die dann in den Spartakusaufstand 1919 in Berlin mündete. Zuletzt hat Jörg Finkenberger die Frage gestellt, warum der Spartakusaufstand so brutal niedergeschlagen werden musste, also welchen Antrieb die Verteidiger der herrschenden Ordnung hatten. Und um diese Frage zu beantworten, wirft er jetzt einen Blick auf den Ersten Weltkrieg und die geopolitische Konstellation, die zu diesem Weltkrieg geführt hat. Ich glaube, auch die meisten Leute, die über die Novemberrevolution reden, haben, und das lässt sich vielleicht auch nicht ganz vermeiden, ein bisschen vergessen, was die Jahre vorher passiert ist im sogenannten Ersten Weltkrieg. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen abgestumpft, weil wir in einer Welt leben, in der solche Dinge, wie der Erste Weltkrieg sie gebracht hat, immer noch vorhanden sind. Ich habe auch vorbereitet aus der sogenannten Junius-Broschüre von Rosa Luxemburg. Die Broschüre heißt eigentlich Die Krise der Sozialdemokratie von 1916. Einige Ausschnitte, die genau mit diesem Punkt sehr viel zu tun haben. Der Krieg ist ja unter anderem und mit Beteiligung der sozialistischen Parteien aller Länder überhaupt erst in die Welt gekommen. Selbstkritik, rücksichtslose, grausame, bis auf den Grund der Dinge gehende Selbstkritik ist Lebensluft und Lebenslicht der proletarischen Bewegung. Der Fall des sozialistischen Proletariats im gegenwärtigen Weltkrieg ist beispiellos, ist ein Unglück für die Menschheit. Verloren wäre der Sozialismus nur dann, wenn das internationale Proletariat die Tiefe dieses Falls nicht ermessen, aus ihm nicht lernen wollte. Die schonungslose Selbstkritik ist nicht bloß das Daseinsrecht, sie ist auch die oberste Pflicht der Arbeiterklasse. Friedrich Engels sagte einmal, die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein Rückfall in die Barbarei auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg, das ist ein Rückfall in die Barbarei. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter voraussagte, vor der Wahl. Entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, ein großer Friedhof. Oder Sieg des Sozialismus, das heißt der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode, den Krieg. Das ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder-Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats. Die Zukunft der Revolution und der Menschheit hängt davon ab, ob das Proletariat sein revolutionäres Kampfschwert in die Waagschale wirft. Es tut mir leid, ein bisschen länger. Diese Broschüre gehört zu dem am wenigsten gelesenen in der Geschichte unserer Literatur. Es ist allerdings gleichzeitig eines der wichtigsten Dokumente, denke ich, des weitesten Sinne sozialistischen oder genauer gesagt kommunistischen Denkens. Ich werde deswegen noch ein bisschen weiter vortragen, sonst müsste ich zusammenfassen. Der heutige Weltkrieg ist eine Wende in seiner Europas Laufbahn. Zum ersten Mal sind jetzt die reisenden Bestien, die vom kapitalistischen Europa auf alle anderen Weltteile losgelassen waren, mit einem Satz mitten in Europa eingebrochen. Aber das heutige Wüten der imperialistischen Bestialität in den Fluren Europas hat noch eine andere Wirkung. Das ist der Massenuntergang des europäischen Proletariats. Nie hat ein Krieg in diesem Maße ganze Volksschichten ausgerottet. Nie hat er seit einem Jahrhundert derart sämtliche große und alte Kulturländer Europas ergriffen. Millionen Menschenleben werden in den Vogesen, in den Ardennen, in Belgien, in Polen, in den Karpaten, an der Save vernichtet. Millionen werden zu Krüppeln geschlagen. Aber unter diesen Millionen sind 9/10 das arbeitende Volk aus Stadt und Land. Es ist unsere Kraft, unsere Hoffnung, die dort reihenweise wie Gras unter der Sichel tagtäglich dahingemäht wird. Es sind die besten, intelligentesten, geschultesten Kräfte des internationalen Sozialismus, die Vordertruppen des gesamten Weltproletariats, die Arbeiter Englands, Frankreichs, Belgiens, Deutschland und Russlands, die jetzt zuhauf niedergemetzelt werden, etc. Nur sie könnten, wenn die Zeit kommt, für die jahrhundertealten Verbrechen des Kapitalismus in allen primitiven Völkern, für sein Vernichtungswerk auf dem Erdenrund Rechenschaft fordern und Vergeltung üben. Aber, etc., die Frucht jahrzehntelanger Opfer und Mühen von Generationen der Arbeiterbewegung wird in wenigen Wochen vernichtet. Die Kerntruppen des internationalen Proletariats werden an der Lebenswurzel ergriffen. Hier erweist sich aber auch der heutige Weltkrieg nicht bloß als ein grandioser Mord, sondern auch als Selbstmord der europäischen Arbeiterklasse. Selbstmord der europäischen Arbeiterklasse. Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der der Beginn des Ersten Weltkrieges, so etwas kannte man vorher kaum, mit einer derartigen Begeisterung von allen Teilen der Bevölkerung, auch von der Arbeiterklasse und ihren Organisationen, aufgenommen worden ist, wo ich meine, wir kennen diese Sachen alle irgendwie aus dem Geschichtsunterricht, oder ich glaube, den meisten fehlt mir ehrlich gesagt auch die Fähigkeit, sich zu vergegenwärtigen, was für ein kompletter Wahnsinn das alles gewesen ist. Leute, die Schüler, die ihr Alter nach oben gefälscht haben, um beim Militär einrücken zu können, die in kürzester Zeit in einem Krieg dann im Prinzip von Maschinen zerrissen worden sind. Ein unglaublich ein industrialisiertes Töten. Ein Krieg, in dem es etwas gegeben hat wie die sogenannte Blutpumpe von Verdun. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. Es war ein Stratagem im Prinzip beider beteiligter Seiten, aber initiiert von den Deutschen, in Verdun eine Materialschlacht zu entfesseln, die die Entscheidung darüber bringen sollte, wem gehen im Prinzip als erstes die Leute aus. Also was heißt eigentlich der Begriff Materialschlacht? Das Material ist lebendes Material. Das treibt man in Form einer Human Wave im Prinzip in das Artilleriefeuer rein und schaut dann im Prinzip, welche von beiden Kriegsparteien am Ende keines mehr hat. Das Ganze aber begleitet von einer öffentlichen Meinung, die, Rosa Luxemburg nennt das, vergleicht das ganz am Anfang ihrer Junius-Broschüre mit ausdrücklich mit Pogromstimmung. Sie sagt, das ist eine Chisinau-Stimmung, angelehnt an die Pogrome von 1903 in Chisinau im heutigen Moldawien. Wo, schreibt sie, der Schutzmann an der Ecke der letzte Repräsentant der Menschenwürde gewesen ist. Man muss sich das für eine Person wie Rosa Luxemburg, eine war gesagt sein lassen, der Schutzmann an der Ecke, der letzte Vertreter der Menschenwürde. Ansonsten ein Erdteil, in dem alle Repräsentanten der Kultur oder Zivilisation es für vollkommen richtig hielten, mitten in diesem Erdteil, der sich für den Gipfel der menschlichen Entwicklung gehalten hat, ein derartiges Schlachten zu veranstalten. Und das, wie gesagt, unter Beteiligung der Mehrheit der Arbeiterbewegung und ihrer Parteien. Das ist die Ordnung, die gegen den Januaraufstand verteidigt werden muss. Aber was ist der Inhalt dieser Ordnung? Es ist wohl, man erinnert sich an Bakunins Worte in seinem Artikel über die Niederschlagung der Commune de Paris, das, was ihr den Staat nennt, ist eine große Schlechterei und ein einziger Friedhof. Wer denkt da nicht an den Siegesrausch der Ordnungsmeute in Paris? Was aber hat... Ich müsste rauchen. Können wir kurz eine Pause machen? Es geht dann im zweiten Teil weiter mit einem Rückblick über die historischen Bedingungen derjenigen Ordnung, die zum Ersten Weltkrieg geführt hat und den Ersten Weltkrieg möglich oder sogar unausweichlich gemacht hat. Wir reden also vom 19. Jahrhundert und der Entwicklung nach 1789, den Revolutionskriegen und der Herstellung einer Staatenkonstellation, die man damals Heilige Allianz nannte und die später nach dem berühmten Zusammenbruch von Bismarcks Bündnissystem, man hat das alles, glaube ich, irgendwann schon mal gehört, in diese Implosion hineingetrieben ist. Gut. So, sind alle wieder da? Also, die Staatenordnung des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert oder die politische Konstellation des 19. Jahrhunderts fängt ja eigentlich mit der Französischen Revolution an. Die bürgerliche Gesellschaft im Sinne, den man darunter versteht, fängt mit der Französischen Revolution auf eine gewisse Weise erst an. Der Begriff der Volkssouveränität oder, wie ich behaupten möchte, der Begriff der Souveränität selber datiert sich erst von der Französischen Revolution her. Mit der Französischen Revolution und den dann anschließenden Revolutionskriegen und den verschiedenen Koalitionen gegen das revolutionäre Frankreich beginnt in Grundzügen die Staatenordnung des 19. Jahrhunderts Gestalt anzunehmen. Auf dem Wiener Kongress nach dem Ende der Napoleonischen Kriege entsteht etwas, was man damals eine Zeit lang offiziell die Heilige Allianz nannte. In den Schriften beispielsweise von Marx wird der Begriff Heilige Allianz für einen Teil des europäischen Staatensystems noch sehr viel später verwendet. Im Prinzip funktioniert es so, dass zaristische Russland als Grundstock eines Staatenbündnisses, das gegen die Möglichkeit eines jederzeitigen Wiederausbruchs oder einer Wiederaufnahme der Französischen Revolution ausgerichtet ist, als dessen Hauptverbündete die Fürsten von Preußen und von Österreich und als dessen Schlussstein ein wie auch immer geartetes, erst absolutistisches, später konstitutionelles, dazwischen bonapartistisches Regime in Frankreich. Ansonsten hat man die verschiedenen Interessenssphären der einzelnen Großmächte. Also beispielsweise gehört Italien im Norden zur österreichischen, im Süden eher zur französischen Interessenssphäre. Der Balkan ist umstritten zwischen Österreich und Russland. Und dann gibt es noch das Osmanische Reich, das insgesamt im Verlauf des 19. Jahrhunderts immer mehr aus Europa rausgedrängt wird. Worauf ich nicht besonders eingehen möchte heute, obwohl es bei der Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs eine sehr wichtige Rolle spielt, aber es würde einfach zu weit führen, denn der Erste Weltkrieg, der Kriegsanlass des Ersten Weltkriegs, kommt ja aus dem Balkan. Gut, die 1848er Revolution bricht im Februar 1848 in Paris aus und setzt sich unmittelbar darauf im März 1848 als Märzrevolution in den deutschen Staaten und in einer Reihe von anderen europäischen Ländern fort. Daran kann man schon sehen, wie die Verhältnisse zwischen den einzelnen politischen Strömungen, zwischen den einzelnen Klassen einerseits und das Staatensystem andererseits miteinander in enger Wechselwirkung stehen. Man kann, wenn man will, sich erinnern an die Passagen bei Karl Marx, wo es heißt, am Ende der Einleitung in die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, wenn alle Bedingungen da sind, wird etc. das Krähen des gallischen Hahnes, das ist unmittelbar vor 48 geschrieben, den Tag der, ich weiß es nicht mehr wörtlich, die Revolution in Deutschland einleiten. Also das Bewusstsein, sowohl bei der Opposition als auch bei Leuten wie Metternich, war schon da, dass die Französische Revolution nur zurückgedrängt ist durch die Koalitionskriege gegen Frankreich, durch die Napoleonischen Kriege und die darauf errichtete Ordnung einen schwachen Punkt hat, damals in Frankreich, der jederzeit, im Prinzip ein Vulkan, der jederzeit detonieren kann, das Schlusssteine über dem Ganzen, das jeweilige Regime in Frankreich. Und der Garant der Ordnung der Dinge im 19. Jahrhundert war die große Kontinentalmacht Russland unter einem absolutistischen Zaren und vermittelt über ein Bündnissystem, wie gesagt, das hieß eine Zeit lang Heilige Allianz. Und es ist ja nun einigermaßen klar, dass so ein Staatensystem nur eine Weile halten kann. Insbesondere wenn eines seiner Grundanker ein Staat wie der russische unter dem Zaren gewesen ist, der ja nun dem Zahn der Zeit auch durchaus ausgesetzt war. Die kapitalistische Ökonomie drängt immer mehr ins Zarenreich vor und unterwühlt den politischen Bau dieses Staates. Es ist seit ungefähr den 1870ern mit Händen zu greifen, dass eine Art von Revolution in Russland ins Haus steht und dass damit die Tage dieses Staatensystems gezählt sind. Auf der anderen Seite ist nach der Niederschlagung des Aufstands der Kommune von Paris nicht mehr Frankreich der Wundepunkt dieser Staatenordnung. Und wie sich dann zeigen wird, geht diese Rolle auf genau Russland über. Mit dem Beginn der Russischen Revolution um 1905, und die hat auch nie aufgehört bis 1917, es gibt nicht zwei verschiedene russische Revolutionen von 1905 und 1917, sondern es ist ein einziger, nur ab und zu unterbrochener Prozess. Damit rückt etwas in den Bereich des Möglichen, womit die an der Konstellation des 19. Jahrhunderts orientierten Marxisten in den sozialistischen Parteien erstens von Haus aus nicht gerechnet haben und zweitens auch nicht rechnen wollten, nämlich dass dieses ganze Gebilde möglicherweise von der anderen Seite her zusammenbricht. Wer übrigens als einer der wenigen, um jetzt kurz den Bogen zum eigentlichen Thema des Abends zu schlagen, die Ereignisse in Russland beobachtet und analysiert hat, war Rosa Luxemburg, deren Schriften über die russische Revolution seit 1905 ich an der Stelle nochmal empfehlen möchte. Gut, zweitens, ein anderes Faktum tritt in der Zwischenzeit dazu, nämlich die Entstehung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung im Krieg gegen Frankreich. Das hat sehr viel mit der Niederwerfung der Pariser Kommune zu tun. Es passiert beides 1871 und die Preußen sind in diese Geschichte bekanntlich sehr verwickelt. Marx schreibt damals, indem Bismarck Elsass und Lothringen annektiert, machte Russland zum Schiedsrichter Europas. Und Engels schreibt kurze Zeit später, dass wenn das Deutsche Reich diese beiden Provinzen annektiert, wird es dazu kommen, dass der unausbleibliche Krieg zwischen Russland und Deutschland, den man damals schon kommen sieht, ein Zwei-Fronten-Krieg sein wird, nämlich einer von den beiden verbündeten Mächten, Frankreich und Russland, gegen Deutschland. Es ist überhaupt sehr interessant, in den Schriften von namentlich Engels aus den 1870er und 1880ern mit recht großer Deutlichkeit festgehalten zu finden, dass es etwas, was er damals schon einen Weltkrieg nennt, geben wird. Und die Konstellationen, die Umrisse, die Bündnisverläufe, in denen sich so ein Weltkrieg abspielen wird, sind auch damals schon sichtbar gewesen und wird von Engels zum Teil auch recht zutreffend prognostiziert. Gut, und es passiert noch was Drittes, nämlich die Aufteilung der Welt zwischen den einzelnen Kolonialmächten. Die Phase ist auch die, die man zutreffenderweise die des Imperialismus nennt. Heute ist der Begriff meines Erachtens nicht mehr wirklich verwendbar. Auf den Berliner Kongressen wird im Prinzip die nicht-europäische Welt vollständig unter den europäischen Mächten aufgeteilt. Die Art und Weise, wie die europäische Herrschaft in den Kolonien durchgesetzt wird, ist, glaube ich, in Grundzügen auch allgemein bekannt. Also man muss sich die britische Kriegführung in Indien oder die gesamteuropäische Kriegführung gegen den sogenannten Boxeraufstand von 1902 in China mal genau anschauen. Das alles sind tatsächlich Methoden, die dann im Ersten Weltkrieg tatsächlich auf Europa zurückschlagen und in Europa zwischen den europäischen Mächten zum Einsatz kommen. Rosa Luxemburg hat auch in dieser Junius-Broschüre ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es diesen Zusammenhang gibt, dass die Methoden der außereuropäischen Kriegführung in Europa zur Anwendung kommen. Und das ist eine interessante Angelegenheit. Das ganze Arrangement, das es den großen Mächten gestattet hat, diese Methoden, diese Art von Kriegführung, diese Art von Politik im weitesten Sinne, außerhalb Europas, auf den Bereich außerhalb Europas zu begrenzen und in Europa so etwas wie eine Zivilisation aufrechtzuerhalten. Dieser Zeitpunkt kommt an ein Ende. Was in dieser kolonialen Ordnung passiert, ist ungefähr das, was man im Band 1 des Kapital als ursprüngliche Akkumulation bezeichnet findet. Mit der zunehmenden Durchdringung des Weltmarktes mit europäischem Kapital tritt irgendwann der Punkt ein, wo dieser Weltmarkt, das ist jedenfalls eine der Thesen von Rosa Luxemburg in ihrer Schrift über die Akkumulation des Kapitals, übersättigt ist mit Kapital, in dem Sinne, dass die nicht kapitalistischen ökonomischen Milieus nicht mehr groß genug werden, um daraus diese Art von Profiten zu ziehen, die für das damalige, heute würde man sagen, Akkumulationsregime notwendig gewesen sind. Und in dem Moment, in dem sich das abzeichnet, zeichnet sich der Zusammenbruch der gesamten Ordnung zwischen den Staaten und zwischen den Klassen ab, die das ganze 19. Jahrhundert geherrscht hat. Was aber kann danach passieren? Es gibt zwei Möglichkeiten, und Rosa Luxemburg hat es mit diesem Zitat von Engels auf den Punkt gebracht, ein Weg zum Sozialismus oder der Rückfall in die Barbarei. Was von beiden passiert ist, wissen wir. Gut, wie ist vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt kurz den Bogen nochmal schlagen darf, das Verhalten der Mehrheit der europäischen Arbeiterbewegung zu bewerten? Solche Sachen wohl wissend, verhält man sich, wie Rosa Luxemburg auch irgendwann mal schreibt, im Prinzip sehenden Auges. Also man tritt sehenden Auges in diese Katastrophe ein. Was allerdings gehört dazu, in einer Zeit, in der so etwas wie die Blutpumpe von Verdun betrieben werden kann, sind den ganzen politischen Ehrgeiz auf so etwas wie eine parlamentarische Regierung zu richten. Dazu gehört genau dieselbe Abgebrühtheit, die einen dann aber auch befähigt, genau die Kräfte, die die Verrohung und die Barbarisierung dieser Welt am genauesten darstellen, nämlich die späteren Freikorps, zu bewaffnen und gegen die letzten Endes ja eigene Basis, nämlich die Berliner Arbeiterschaft, loszuhetzen. Wer sich daran nicht stören kann, was die deutsche Reichswehr damals in Belgien angerichtet hat, wird wahrscheinlich auch nicht viel daran finden, was die Freikorps in Berlin anrichten werden. Mir fällt bei solchen Dingen ein Zitat von Kurt Eisner ein, auch ein recht wichtiger Mensch, von dem man, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu wenig liest oder hört, der irgendwann die verbreitete Gegenüberstellung von Utopisten einerseits und Realisten andererseits mit den Worten kritisierte, dass in Verhältnissen wie denen der Zeit, in der er lebte, es nicht mehr der Utopist ist, der sich in verblendetem Größenwahn gegen die Gebote der Wirklichkeit auflehnt, sondern der Realist. Wer in einer Zeit wie der, die mit dem Ersten Weltkrieg angefangen hat, ernsthaft glaubt, die Parlamentarisierung des Deutschen Kaiserreichs betreiben, zum erkaufen zu können durch die Unterstützung des Weltkrieges. Das ist das, was Eisner bezeichnet hätte mit einem, das hat, glaube ich, mit Frevler Größenwahn, der sich gegen die Gebote der Wirklichkeit auflehnt. Wer ist also der größenwahnsinnige Narr Rosa Luxemburg oder Friedrich Ebert? Man muss diesen kompletten Wahnsinn, der sich hinter diesem biederen Realismus der mehrheitssozialdemokratischen Führung verbirgt, in diesem Kontext sehen, um, glaube ich, ein bisschen begreifen zu können, warum diese Leute letzten Endes diese Kräfte bewaffnet haben, die später die Milizen der NSDAP gebildet haben. Ohne den Hintergrund dieses Krieges und der Tatsache, dass man in biederem Realismus zu ihm Ja gesagt hat, ist es, glaube ich, nicht zu verstehen. Ihr hört die Sendereihe Wutpilger Streifzüge und in dieser Sendung ist das Thema dieses Mal die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Und zu diesem Thema hört ihr einen Vortrag von Jörg Finkenberger, den dieser vor 2 Jahren in Erfurt gehalten hat. Bisher hat Finkenberger zunächst die Abläufe der Novemberrevolution und des Spartakusaufstandes geschildert und hat dann die geopolitische Konstellation geschildert, die zum Ersten Weltkrieg geführt hat. Von diesen Schilderungen ausgehend kehrt er jetzt noch einmal zurück zur Frage nach der Ermordung der Spartakisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. So, warum musste man aber Rosa Luxemburg umbringen? Wenn es wirklich so gewesen wäre, dass der Januaraufstand ein bolschewistischer Aufstandsversuch gewesen wäre, ist es dann nicht vielleicht interessant zu wissen, dass Rosa Luxemburg den ja bekanntlich überhaupt nicht organisiert hat und auch Karl Liebknecht nicht besonders viel Organisatorisches dazu beigetragen hat. Rosa Luxemburg jedenfalls hat ja bekanntlich diesen Aufstand von vornherein nicht gut geheißen. Warum, das ist auch eine interessante Frage, musste man also Rosa Luxemburg umbringen? Und es ist ja auch bekannt, dass das nicht die Tat von einzelnen auf eigene Rechnung handelnden Freikorpssoldaten gewesen sind, sondern man weiß ja heutzutage, seit ungefähr den 1960ern, dass es dazu direkte Befehle von Noske und im Prinzip auch von Ebert persönlich gegeben hat. Und das sind ja die Leute, die die Republik gegründet haben oder denen man immer nachsagt, sie hätten im Prinzip eine Art von demokratischer Republik vorgehabt zu gründen. Das sind Leute, die keine russischen Verhältnisse wollten, sondern ein geregeltes parlamentarisches System. Erstens, warum legt man den Grundstein zu dieser parlamentarischen Republik durch einen Mord? Also nicht etwa dadurch, dass man diese beiden Leute, Liebknecht und Luxemburg, vor ein Gericht zerrt und des Hochverrats anklagt, sondern indem man sie hinterrücks von eigens dazu gedungenen Mordbanden hetzen und ermorden lässt. Zweitens, warum, wenn es wirklich bloß darum ging, diesen Aufstand oder die zukünftige Gefahr von Aufständen zu bannen, warum dann die im Prinzip völlig unbeteiligte, tatsächlich völlig unbeteiligte Rosa Luxemburg? Oder, um die Frage mal ein bisschen anders zu stellen, Wenn es darum ging, dass ein paar Wochen später der Münchner Räteaufstand wirklich das entfesselte Toben des Roten Terrors gewesen wäre, warum zertrampelt man dann den friedfertigen Philosophen Gustav Landauer auf einem Kasernenhof nahe München mit Nagelstiefeln? Warum rechtfertigt sich, ganz ähnlich wie bei der Commune de Paris, derartig exzessive Gewalt fast zwanghaft mit dem Vorwand, man hätte es hier mit einer losgelassenen terroristischen Mordbande zu tun? Und zwar noch in der Regel jedes Mal, bevor diese angebliche terroristische Mordbande, das heißt die Revolution, auch nur den ersten Schuss abgefeuert hat. Hier ist die Lage jetzt 1919 ein bisschen dadurch kompliziert, dass es natürlich jedem möglich war, nach Russland zu zeigen, wo die Bolschewiki, und das darf man ja auch nicht vergessen, in der Tat eine ganze Reihe von Dingen angerichtet haben, die ich auch in keiner Weise rechtfertigen kann. Erinnern wir uns an die Kommune von Paris. Was ist passiert gewesen? Im Prinzip, die Stadt Paris wählt einen Gemeinderat. Das ist tatsächlich das Revolutionäre daran. Paris hatte keine gesamtstädtische Gemeindevertretung. Es gab nur Bezirksbürgermeister. Es ist aber ganz klar, dass diejenigen, die das tun und diejenigen, die da gewählt werden, die Parteigänger einer ganz bestimmten Sache sind. Und zwar einer, die der provisorischen Regierung, der Regierung Thiers und anderer ganz besonders verhasst sein müssen. Was passiert nun? Die provisorische Regierung Frankreichs schickt ihre Armee gegen Paris. Was darauf folgt, ist ein Bürgerkrieg, der äußerst asymmetrisch geführt wird. Die provisorische Regierung sieht überhaupt keinen besonderen Grund, sich an irgendwelche Spielregeln zu halten. Ich glaube, ungefähr 100.000 Leute auf Seiten der aufständischen Leute aus Paris kommen dabei ums Leben. Die Truppen der provisorischen Regierung bombardieren Paris mit Artillerie. Was bleibt im Bewusstsein der öffentlichen Meinung Europas hängen? Die Tatsache, dass die Verteidiger von Paris einige Häuserzeilen, die sie militärisch nicht halten konnten, mit Feuer abgebrannt haben, um der feindlichen Armee die Deckung hinter diesen Häusern zu rauben. Die Commune de Paris ist also eine Bande von Mordbrennern. Die französische Armee, die die Stadt Paris bombardiert, ist aber natürlich die Armee der Ordnung. Die Mordbrennerbande von Paris, beziehungsweise der spartakistische Terror, der in München oder sonst wo tobt, haben allerdings in der Regel nach Ansicht einiger Parteigänger der sozialistischen Sache vor allem den einen Fehler gemacht, dass sie am Beginn ihrer jeweiligen Aufstände sehr naiv an die Friedfertigkeit ihrer Gegner geglaubt haben. Anstatt beispielsweise unmittelbar nachdem klar war, dass in Paris 1871 der Bürgerkrieg anfangen wird, mit allen verfügbaren Kräften auf Versailles zu marschieren, hat man abgewartet. Was zur Folge hatte, dass die Versailler provisorische Regierung Paris einschließen konnte und den Bürgerkrieg zu ihren Bedingungen führen konnte. Was zum Beispiel in der russischen Revolution auch öfter passiert ist, ist, dass man gefangenen zaristischen oder weißgardistischen Offizieren das Ehrenwort abgenommen hat, dass sie keine Waffen mehr in die Hand nehmen und sie dann freigelassen hat, was natürlich dazu geführt hat, dass sie bei nächster Gelegenheit, wenn sie wieder als Kriegsgefangene da hat, und dann hat man irgendwann angefangen, sie zu erschießen. Die Novemberrevolution beispielsweise ist fast ohne einen einzigen Schuss ins Land gegangen. Es war, wie gesagt, ein Wochenende. Am Montag hatte sich im Prinzip der Inhaber der Regierungsgewalt geändert und es war kein Bürgerkrieg passiert. Was danach folgt, ist allerdings ein Bürgerkrieg, der sich im Prinzip mit Unterbrechungen bis 1920 hinzieht. Und es fällt immer auf, dass die gegenrevolutionäre Propaganda aus irgendeinem Grund für ihre eigenen Gräueltaten immer die Verteidigung der Ordnung gegen die bekanntlich terroristischen Ausschreitungen der Revolution heranziehen muss. Ist eine Frage, die man stellen könnte, ist es das verdrängte Bewusstsein der eigenen Tötungsbereitschaft, die man auf die andere Seite projiziert, oder ist es das akkumulierte historische schlechte Bewusstsein aller bisher stattgefundenen Gegenrevolutionen? Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Ansätzen, die zum Beispiel mit den Forschungen von Wilhelm Reich verbunden sind, die versuchen, den Triebinhalt der psychoanalytisch ausgedrückt, der Ordnung, die da verteidigt wird. Also die Ordnung, die da verteidigt wird, auf ihren Triebinhalt durchsichtig zu machen. Mir persönlich erschließt sich ja beim ersten Lesen, wenn ich Dinge lese wie wir müssen Deutschland retten, nicht unbedingt, was eigentlich dieses Deutschland für eine Sache sein soll. Ein Vorschlag wäre, Wilhelm Reichs Deutung ist psychoanalytisch gesprochen, Deutschland ist eine Mutterfigur und hat mit Triebwünschen zu tun, die mit der psychischen Konstitution der Subjekte zu tun haben. Ich glaube, es wäre auch recht interessant, aber das haben natürlich schon Leute versucht, sich die Bildsprache der kontrarevolutionären Propaganda daraufhin durchzuschauen, was mit dieser Ordnung, psychoanalytisch gesprochen, eigentlich gemeint ist. Zum Beispiel, ein Beispiel unter vielen, das Buch gibt aber nicht viel her, Klaus Teweleit hat sein Buch Männerfantasien ausdrücklich ja auch über die Freikorps von 1919 geschrieben. Wenn man sich das anschaut, stellt man allerdings fest, dass das Buch nicht besonders gut und nicht besonders vielsagend ist. Wenn man aber, das wäre allerdings, glaube ich, ein Forschungsprogramm, vielleicht gibt es ja Leute, die sich dafür interessieren, wenn man aber den Begriff der Ordnung auf die Subjektkonstitution der Leute, die ausgezogen sind, sie auf diese Weise zu verteidigen, freilegt, dann ergäbe sich möglicherweise ein interessanterer Zugang zu Fragen des Geschlechterverhältnisses und der Familie und deren Verhältnis zum Staat und zur Nation. Ein paar Vorarbeiten von Wilhelm Reich kann man dazu aufnehmen, allerdings darf man bei Wilhelm Reich auch nicht vergessen, dass es sich um einen nicht ganz unproblematischen Denker handelt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich den Bogen zurück zum Thema geschlagen habe. Die Pointe an der ganzen Geschichte wäre, diese Figuren, die da bei den Freikorps zugange waren, mit ihrer Vorstellung von Ordnung, und mit ihrer Vorstellung von einem Deutschland, das zu retten wäre, ist, wenn man sich die Propaganda dieser Freikorps, wenn man sich das anschaut, was diese Leute im Kopf hatten, was so eindeutig, wie man heute glaubt, gar nicht ist, sind diese Leute vor allen Dingen Produkte einer Gesellschaft, die die Disziplinierung, die militaristische Disziplinierung zu einem der Hauptinhalte ihres Unterrichts und ihre eigenen Reproduktion als Gesellschaft gemacht hat. Rosa Luxemburgs Kritik des Militarismus im Schulwesen, das ist etwas, was ihre Vorträge insgesamt durchzieht. Übrigens sehr viel klarer und sehr viel nachdrücklicher als das Thema in den meisten anderen Teilen der sozialdemokratischen Presse ihrer Zeit behandelt, liegt vielleicht sehr nahe am Zentrum dieser Sache. Und nachdem Rosa Luxemburg zu den nachdrücklichsten Kritikerinnen dieser Verhältnisse des deutschen Militarismus, des deutschen Erziehungssystems, des ganzen Selbstbewusstseins der deutschen Gesellschaft auch schon vor dem Kriege gehört hat und zu den nachdrücklichsten Kritikerinnen der Politik der linken Mitte oder auch der realistischen Politiker insgesamt und zu den nachdrücklichsten Kritikerinnen derjenigen Entwicklung, die zur Katastrophe des Ersten Weltkriegs geführt haben, wäre eine meiner Thesen, dass das auch der Grund gewesen ist, weswegen man sie umgebracht hat. Genau weil man wusste, dass sie nicht die Agitatorin hinter diesem Aufstand war, aber die unnachgiebigste Kritikerin der Verhältnisse, gegen die dieser Aufstand sich in letzter Linie richtete. Hier im Rahmen der Sendereihe Wutpilger Streifzüge hörtet ihr einen Vortrag von Jörg Finkenberger, einen Vortrag, der sich mit der Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg beschäftigt hat. Ich hoffe, ihr hattet eine erkenntnisreiche Stunde. Hier im Hintergrund hört ihr das sogenannte linksradikale Blasorchester. Die Sendung neigt sich jetzt dem Ende entgegen. Wutpilger Streifzüge hört ihr auf Radio Korax auf der Frequenz 95,9 an jedem dritten Dienstag von 9:30 bis 10:30. Ihr hört Wutpilger Streifzüge auf Radio Lotte in Weimar unter 106,6 an jedem ersten Dienstag von 17 bis 18 Uhr. Und beim FSK sind die Sendetermine dem Transmitter-Programmheft zu entnehmen. Das war's für dieses Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich von euch Lukas Hohlfeld.